Tolstois Gefangenschaft und Flucht von Max Zweig, dem Vetter von Stefan Zweig, der 98-jährig seit seiner Emigration im Jahre 1938 in Tel Aviv lebt. Die Person, das Gedankengut und das Schicksal des russischen Dichters Leo Tolstoi waren für den Dramatiker Max Zweig ein Thema, mit dem er seine humanitäre Denkungsart darstellen konnte. Historische Stoffe bis hin zur jüngeren Vergangenheit sind die Grundlage seiner Werke, in denen sich der Vetter von Stefan Zweig als eindrucksvoller Verfechter der Menschenrechte und des Pazifismus zeigt. In dieser Hörspielproduktion aus dem Jahre 1956 wirken in den Hauptrollen mit Ewald Balser, Elisabeth Flickenschild, Walter Reier, Ernst Ginsberg, Wolfgang Hebenstreit, Ursula Wondrak und Maria Ott. Regie führte Hans-Konrad Fischer. Ach, warum springst du denn schon wieder auf, Mama? Kannst du denn nicht 5 Minuten ruhig sitzen bleiben? Die Kinder müssen doch noch vor Tisch gefüttert werden. Das wird schon die alte Matrone besorgen. Jetzt komm und setz dich. Ich sehe doch, dass du die ganze Zeit einen Anlauf nimmst, etwas zu sagen. Es ist nichts Neues zu sagen, Tatjana. Ja, aber gleich gestern, als ich ankam, spürte ich, dass etwas in der Luft liegt. Papa schien über unseren Besuch gar nicht erfreut zu sein. Und heute ist in aller Frühe ausgeritten, ohne auch nur Guten Morgen zu sagen. Ich bin eine unglückliche Frau, Tatjana. Ja, aber warum denn? In letzter Zeit sah es doch ganz so aus, als sei er viel ruhiger geworden. Ja, das war er auch. Ich hoffte schon, dass er seine Hirngespinste endgültig aufgegeben hätte. Er fing sogar an, eine neue Erzählung zu schreiben. Ich sollte es doch gar nicht wissen, denn jetzt ist ja Alexandra seine Vertraute. Und mit ihr diese Jelena Michailowna, die sich hier eingenistet hat. Von mir wird alles geheim gehalten. Ich werde immer nur beiseite geschoben. Ach, lass doch diese Empfindlichkeiten, Mama. Und erst als Herrn Intimus, dieser Tscherkow, dieser Intrigant aus dem Ausland zurückkehrte, da ging's von neuem los. Tag und Nacht hörte ich nichts anderes mehr als Predigten über das Christentum und die Notwendigkeiten einer Lebensänderung. Und diese dicke Alexandra, die gießt immer noch Öl ins Feuer. Ach, mein Kopf! Ich vergesse gar nicht. Ja, wohin willst du denn jetzt schon wieder? In die Küche. Ach, Papas Essen sehen. Aber dort sind doch 4 Leute, die in der Küche wirtschaften. Aber was ich nicht selber mache, wird nicht ordentlich gemacht. Alles wird mir aufgehalst. Dieser unsinnige Vegetarismus. Das macht die doppelte Arbeit und die dreifachen Kosten. Und dabei bildet Papa sich noch ein, besonders bescheiden und anspruchslos zu leben. Also wenn es nichts anderes ist als ein Vegetarismus, das ist doch nichts Neues. Du müsstest dich eben daran gewöhnt haben. Nein! Mir wird das zu viel. Denk dir nur, ich bitte dich, er kommt ungewaschen zu Tisch. Frisch vom Feld, mit schmutzigen Händen und Stiefeln. Und die Gäste, die er mir immer ins Haus schleppt, lauter Bauernvolk, das er von irgendwo mitbringt und das die Messer in die Mäuler steckt. Also ich kann darin wirklich kein Unglück sehen. Nein, das ist es auch nicht. Aber dieser ewige Geist der Verneinung. Oh Gott, mein Kind. 30 Jahren frage ich mich danach. Sag es mir um Christi willen, ich bitte dich. Wo steht das im Evangelium, dass man schmierige Bauern mehr lieben muss als seine Frau und seine Kinder? Mama, wäre es nicht besser, ihm nicht immer zu widersprechen? Mit etwas mehr Nachsicht und Geduld. Ja, ja, ja, ich bin an allem schuld. Ganz Papas Überzeugung. Ich weiß schon, meine Damentöchter vergöttern ihren Vater und sind gegen mich. Gott sei Dank, die Jungens, die stehen auf meiner Seite. Nein, ich stehe weder auf deiner Seite noch auf seiner. Ich sehe nur, dass du Widerspruch genauso wenig verträgst wie er. So sag dir doch endlich, dass er alt ist, dass er Launen und Eigenheiten hat. Sein Bart ist grau geworden. Das ist alles. Er badet noch jeden Morgen in eiskaltem Wasser. Dasselbe Ungestüm, derselbe Starrsinn, dieselbe Rauflust wie in diesen fürchterlichen Jahren der Jugend. Und immer wieder die Weiber. Diese Weiber. Diese Jelena Michailowna, die sich hier eingenistet hat. Aber ich bitte dich in seinem Alter. Tatjana, ich zittere vor ihm. Ich entsetze mich vor ihm. Dieser Mann ist ein Unsegen, ein Unheil. Er ist unglücklich und macht uns alle unglücklich, alle, die mit ihm leben. Wie hat er mich mein Leben lang gequält und getreten? Wofür? Wofür nur? Oh Gott, was wird heute wieder werden, hochheilige Gottesmutter? Dieser Prozess. Wieso, dieser unselige Prozess. Welcher Prozess? Der Prozess, dieser Prozess, zu dem André nach Tula gefahren ist. Denk dir, drei Bauern sind in unsere Scheune eingebrochen und haben Mehlsäcke weggeschleppt. Und sie hatten noch die Unverschämtheit zu behaupten, dass sie es mit Papas Einwilligung getan haben. Verstehst du, das sind die Folgen seiner ewigen Predigen, dass der Boden denen gehört, die ihn bearbeiten. Und daraufhin hat André nun die Anzeige gemacht. Ach, wegen dieser paar Mehlsäcke. Hättet ihr nicht die Augen zudrücken können? Wie können wir das? Wenn wir den Bauern nicht rechtzeitig auf die Finger klopfen, plündern sie uns noch ganz aus und werfen uns nackt auf den Misthaufen. Wenn das Gericht sie aber verurteilt, wird Papa wieder rasen. Und gerade heute muss doch dieser unglückselige Bischof dahergefahren kommen. Das ist doch ein Unglück, das weißt du doch. Papa wird doch blass vor Wut, sobald er nur einen Popenrock sieht. Und wenn er dann diesen eleganten Bischof erblickt, er grübelt über etwas Entsetzliches, Tatjana. Etwas ganz Vernichtendes hat er gegen uns vor. Ach, jetzt hör endlich auf. Das sind doch krankhafte Einbildungen. Er will davonlaufen, wie vor 25 Jahren in jener grauenvollen Nacht, als ich mit Alexandra niederkam. Aber was willst du? Er ist doch in der gleichen Nacht noch wiedergekommen. Seit 25 Jahren wache ich jeden Morgen auf, zitternd vor Angst. Er könnte wieder fortgelaufen sein. Oder er macht das Testament, mit dem er mir immer droht. Er will uns alle enterben. Er hält es für seine Pflicht christlicher Nächstenliebe, seine Allernächsten zu Bettlern zu machen. Oh Gott, Tatjana, ich bitte dich, sprich du mit ihm. Sprich mit ihm, mein Seelchen. Red ihm diese verrückten Absichten aus. Du bist meine letzte Hoffnung, meine einzige Rettung. Ich bitte dich. Alexandra, komm. Oh, Alexandra. Schütz mich vor ihr, Tatjana, schütz mich vor ihr, sie ist eine Schlange, sie beißt. Was hat sie dir gesagt? Wahrscheinlich, dass Papa sie malträtiert, dass er sie anfährt, sie beschimpft, sie quält. Die liebe Unschuld, ich sage dir, sie heuchelt und lügt. Alexandra, wie redest du mit Mama? Ach was, Mama, hat sie dir auch gesagt, dass sie ihm auf Schritt und Tritt nachspürt? Dass sie seine Gespräche hinter den Türen belauscht, seine Briefe öffnet, seine Aufzeichnungen durchstöbert? Dass sie ihn mit ihren hämischen Sticheleien bis aufs Blut reizt? Dass sie mit ihrer hysterischen Eifersucht wegen Jelena Michailowa zur Verzweiflung treibt. Sag es, du fette Otter, sag es. Hättest du Papa gegen mich auf oder nicht? Ach, sinnloses Geschwätz. Sag's nur, sag es vor deiner Schwester. Flüsterst du ihm ein Testament zu machen, in dem er uns enterbt? Oder hat er dir schon testamentarisch den Auftrag gegeben, das ganze Vermögen unter die Bauern zu verteilen? Ich weiß von nichts. Wenn Papa mir aber einen Auftrag gibt, sei gewiss, dass ich seinen Willen erfüllen werde. André, mein Liebling. Mama? Oh Gott, André, ist der Prozess entschieden? Ja, ein Jahr Gefängnis für jeden der Diebe. Dieses Unglück. Oh Gott, nein, so ein Unglück. Du meinst, weil sie nur ein Jahr abgekriegt haben? Ich hätte ihnen mindestens 5 Jahre Zuchthaus aufgebrummt. Halt es vor Papa geheim, André. Tu mir die Liebe an. Ich bitte dich, mein Liebling, halt es geheim. Wozu? Es dürfte nützlich sein, einmal alles offen zur Sprache zu bringen. Wegen der paar Mehlsäcke? Versinkst du nicht vor Scham in die Erde? Nein, durchaus nicht. Du sollst dich vielmehr höflich bei mir bedanken. Dafür, dass du Papa diesen überflüssigen Schmerz bereitest. Dafür, dass ich dir das Erbe ungeschmälert erhalte. Ich hoffe, du wirst dich erkenntlich zeigen und mich als deinen Verwalter behalten. Diese Niedertracht, deine eigenen schmutzigen Gedanken mir unterzuschieben. Alexandra, was für ein Edelsinn. Aber man weiß, warum du Papa um den Bart gehst. Damit er dich zur Universalerbin ernennt. Lügner! Du Lümmel, du! Du Heuchlerin! Hör auf! Du Erbsächerin! Du hört doch auf! Der Bischof kommt. Haltet euch doch wenigstens vor Fremden zurück. Ich habe einen ausgedehnten Rundgang durch den Park, den Garten und das Wäldchen gemacht, Sofja Andrejewna. Es ist mir ganz feierlich zumute. Bei jedem Schritt sagte ich mir mit Rührung, das ist der Ort, die geweihte Stätte, wo der gefeierte Dichter geboren wurde, aufwuchs und alterte, rang und lebte und seine unsterblichen Werke schuf. Sie sind sehr gütig, bischöfliche Gnaden. Ich habe übrigens Leo Nikolajewitsch schon gesehen. Als ich aus dem Wäldchen trat, sprengte er querfeldein an mir vorüber. Was für eine jugendliche Kraft. Gott sei Dank. Er hat sich sehr jung erhalten. Ja, ja, ja. Ihnen, Sofja Andrejewna, gebührt der Dank der ganzen Nation. Sie haben es verstanden, um den großen Mann jene Atmosphäre des Friedens und der Geborgenheit zu schaffen, in der das Werk des Genius gedeiht. Sie waren die Muse seiner Jugend und sind in einträchtiger Liebe mit ihm alt geworden. Ich brenne geradezu darauf, ihm einige Fragen über sein Werk vorzulegen. Wenn ich Ihnen raten darf, Herr Bischof, sprechen Sie mit Papa nicht über seine Werke. Wie denn, Alexandra Leowna? Warum nicht? Er hat es nicht gern. Ah. Und sprechen Sie auch nicht über die Kirche und das Evangelium. Aber ich... Und nicht über die Bau. Aber worüber soll man denn... Ja, leider, Bischof. Mein Mann ist zurzeit sehr reizbar und regt sich über jede Kleinigkeit auf. Darf ich jetzt zu Tisch bitten? Ja, in seinen früheren Büchern steckte viel Wahrheit. Seit er aber anfing, die Bauern zu idealisieren, die er nicht kennt oder mit Absicht verkennt. Da muss ich Ihnen widersprechen, Andrej Lwowitsch. Auch in seinen Spätwerken ist viel realistische Kraft. Ja. Habe mir eine solche Freude gemacht, Semjon Makarowitsch, mit den Volkslegenden, die Sie mir erzählt haben. Seien Sie mein Gast. Sie sind so gut zu mir. Du kommst wieder so spät zu Tisch, Leo. Beherrsch dich, Mama. Wir haben einen Liebgast. Herr Bischof Parthenie ist eigens aus St. Petersburg gekommen, um dich kennenzulernen. Guten Morgen. Guten Morgen. Sie sehen in mir einen aufrichtigen Bewunderer Ihrer Werke, Leon Nikolajewitsch. Ich darf wohl sagen, einen Kenner. Freut mich. Ich habe auch einen Gast mitgebracht, Sofja. Hier, Semjon Makarowitsch Aksimov. Einen Bauern. Einen Freund. Diener, stellen Sie einen Stuhl an das untere Tischende. Diener. Leo, bitte setz dich. Setz dich neben seine bischöfliche Gnaden. Ignati, einen Stuhl für mich neben Semjon Makarowitsch. Hast du den Vormittag angenehm verbracht, Leo? Na, wie gefällt es Ihnen in meinem Hause, Semjon Makarowitsch? Damastenes Tischzeug, silbernes Essgeschirr, Porzellan aus Meißen, Kristall aus Frankreich. Fein haben Sie es zu Hause. Recht fein ist hier alles. Na, recht fein, nicht wahr? Recht schlicht und einfach. So recht, wie es einem Christen zieht. Du machst ein so finsteres Gesicht, Leo. Reiz sie nicht, Mama. Schmeckt dir denn das Essen nicht? Wissen Sie, Semjon Makarowitsch, was Sie hier essen? Spargelspitzen in saurer Sahne. Damit ich im Spätherbst frische Spargeln essen kann, werden riesige Glashäuser künstlich geheizt. Der Boden in den Glashäusern wird künstlich versandet. Und der künstliche Spargel mit Extrapost hierher geschickt. Was habe ich dir gesagt, Tatjana? Oder wünschen Sie vielleicht lieber Aas zu essen? Ach, Papa, musst du einem denn immer den Appetit verderben? Was, mein Töchterchen? Das Fleisch toter Tiere heißt Aas. Wer Fleisch isst, isst Aas. Wir waren, als Sie kamen, Leo Nikolajewitsch, gerade in eine interessante literarische Diskussion verwickelt. Ich würde mich freuen, Ihre gewissermaßen authentische Interpretation zu hören. Andrej Lwowitsch behauptete, dass Sie in Ihren letzten Werken die Bauern nicht genügend realistisch schildern, sondern idealisieren. Dem habe ich kräftig widersprochen. Kennen Sie die Bauern überhaupt, Herr Bischof? Andrej Lwowitsch, ich wohnte zwar zeitlebens in der Residenz, aber mit einigen Bauern habe ich doch wohl gesprochen. So lernen Sie bitte die Bauern erst kennen. Faul und liederlich, verschlagen und dreckig, so sind sie samt und sonders. Realistisch gesehen. Dass Sie sich nicht unterstehen, Semjon Makarowitsch. Diese Menschen, der sich mein Sohn nennt, zu antworten oder ihre saubere Hand zu geben. Gestatten Sie, Andrej Lwowitsch. Dieser alte Bauer in der Macht der Finsternis zum Beispiel, der sich als Kanalräumer verdingt und einen solchen Gestank in die Stube bringt, dass sein Weib sich übergibt, Verzeihung, Sofia Andrejewna. Was für ein prachtvoller Realismus. Und dieser äußerlich unreine, übelriechende Bauer hat ein reines, frommes Herz. Ich möchte das eine Kunst nennen, in der Realismus und Idealismus sich miteinander vermählen. Ach was, Gaunerpack, Diebsgesindel. Die Knute, das ist die einzige Sprache, die Ihnen gehört. Ist das Urteil gesprochen? Ja. Jeder der Lumpen erhält ein Jahr Gefängnis. Ein Jahr Gefängnis? Mhm. Und das sagst du so ruhig mit vollem Backencount? Warum nicht? Ich bin mir keines Verbrechens bewusst. Ein Verbrechen ist es, Menschen, die durch harte, redliche Mühen ihre Familie ernähren, ins Gefängnis zu stecken. Ein umso größeres Verbrechen, als diese Menschen unsere Wohltäter sind. Feine Wohltäter, die nachts in unsere Scheunen einbrechen. Schweig, André. Feine Wohltäter. Unsere Wohltäter, sage ich, unsere Ernährer. Dass wir hier träg und behaglich an einem blumengeschmückten Tisch sitzen und unsere Bäuche mit erlesenen Speisen füllen, haben wir nur diesen Menschen zu verdanken. Wir stehlen ihnen die Früchte ihrer Arbeit. Wenn sie aber einen winzigen Bruchteil des ihnen Gestohlenen zurücknehmen, schreien wir nach Polizei und Richtern und lassen sie ins Gefängnis sperren. Das Gericht war eben anderer Meinung. Es hat sie als diebische Einbrecher verurteilt. Du weißt, dass ich diese Gerichte verwerfe und ruf sie in meinem Namen an. Du weißt, dass ich nur durch Arbeit erworbenes Eigentum anerkenne und raubst mit Gewalt und List den Bauern ihr rechtmäßiges Eigentum. Ihr begeht Verbrechen und macht mich zum Mitschuldigen eurer Verbrechen. Du hast doch damit nichts zu schaffen. Du hast den Ertrag des Guts an Mama abgetreten. Ich hätte meine Pflicht versäumt, wenn ich als Mamas Verwalter die Halunken nicht angezeigt hätte. Ja, ich habe die Erträgnisse abgetreten, aber das Eigentum behalten. Und ich nehme an allen Vorteilen und Genüssen teil, die eben diese Erträgnisse gewähren. Ihr macht mich zu einem Heuchler vor dem ganzen Volk. Dem ist leicht abzuhelfen, denke ich. Tritt auch das Eigentum an Mama ab. Da möchte ich Andrej Lwowitsch beipflichten, wenn es mir erlaubt ist, meine Meinung auszusprechen. Treten Sie das Eigentum an Ihre Frau ab, so gehorchen Sie auch dem Buchstaben des Evangeliums. So, wirklich. Wozu sind Sie hergekommen? Oh, Leo, Liebster, ich beschwöre dich. Ich nehme nicht an, dass Sie die 800 Werst von Petersburg bis hierher zurückgelegt haben, um weise Reden über Idealismus und Realismus von sich zu geben. Also bitte, was haben Sie mir sonst zu sagen? Ich hätte es vorgezogen, mit Ihnen privat unter vier Augen. Oh, nein, nein, nein, wir können das hier gleich abmachen. Also bitte, Ihre Botschaft, Ihren Auftrag. Der Heilige Synod hat mich zu Ihnen geschickt, Leo Nikolajewitsch, um mit Ihnen zu Vergleich und Versöhnung zu kommen. Der Heilige Synod hat eingesehen, dass er einen schweren Fehler beging, als er Sie aus der rechtgläubigen Kirche ausstieß. Sie werden aber so gerecht sein, zuzugeben, dass Sie Ihrerseits nicht weniger Fehler begangen haben. Ich bin nicht so gerecht. Nein, weiter. Nur weiter. Alle Patrioten sehen mit besorgter Trauer, dass der größte Geist der russischen Erde sein Genie an müßige, sogar schädliche Dinge verschwendet. Sie haben durch Ihre Romane Hunderttausende beglückt. Was wollen Sie mit Ihren sektiererischen Traktaten erreichen? Von Ihnen will ich, dass Sie nach dem, was Sie für das Gesetz halten, Ihre Pflicht tun, dass Sie mich verhaften. Wir werden die Verleger und Verbreiter Ihrer Schriften einsperren, aber wir werden uns hüten, an Sie Hand zu legen. Gut, so werde ich Sie zwingen. Ich habe Mittel dazu. Machen Sie sich keine unnütze Mühe. Wir werden Ihnen nicht den Gefallen tun, Sie zum Märtyrer zu machen. Hören Sie mich vernünftig an, Leo Nikolajewitsch. Der Heilige Synod hat erkannt, dass die orthodoxe Kirche im Sinne der modernen, fortschrittlichen Ideen reformiert werden muss. Wir wären glücklich, wenn Sie mit Ihrer bewährten Weisheit uns bei den beabsichtigten Reformen beraten würden. Bestechen will man nicht. Durch Schmeicheleien gedenkt man mich zu verführen, nachdem die Drohungen abgeprallt sind. Und zu diesem Zweck hat man mir statt halbidiotischer Dorfboten einen ästhetischen Bischof aus der Residenz hergeschickt, der über literarische Schlagworte Bescheid weiß und sogar meine Romane gelesen hat. Ich bin in reinster Absicht hierher gekommen, um Ihnen Frieden anzubieten. Frieden? Gott weiß, dass ich mir nichts Besseres wünsche als Frieden. Graben Sie mit Ihren gepflegten, beringten Händen die Erde aus, dreschen Sie Korn und erwerben Sie sich mit Schweiß und Mühen Ihr Brot wie die Millionen unglücklicher arbeitender Menschen. Dann will ich gern mit Ihnen Frieden schließen. Sie stehen wenige Schritte vom Grab. Gehen Sie in sich, Leo Nikolajewitsch, und tun Sie Buße. Vorläufig führe ich Krieg. Was sagen Sie den Herren vom Synod? Und lassen Sie mich ungeschoren! Ich will Ruhe in meinen vier Wänden haben! Lassen Sie sofort meinen Wagen anspannen, André Lvov. Ach, Ruhe will ich haben, Ruhe! Haben Sie Mitleid, bischöfliche Gnaden, bleiben Sie in meinem unwürdigen Haus, ich flehe Sie an. Sie sind frei von Schuld, Frau Gräfin. Ich hatte mich darauf gefasst gemacht, manche Ungebührlichkeit von einem Künstler hinzunehmen. Aber dieser satanische Hochmut... Lassen Sie meinen Vater in Ruhe. Das ist unerträglich. Ich halte das nicht aus. Ich fahre sofort nach Moskau zurück. Ich bitte euch, lasst mich in meinem Elend nicht allein. Ich bitte... Na geht, geht alle! Worauf wartet ihr noch? So geht doch! Geht! Entschuldigen Sie, Herr Bischof. Sie sind mein Gast. Auch Sie sind ein Mensch, der Mitleid und Liebe verdient. Entschuldigen Sie bitte, bitte. Ich entschuldige nicht. Ich überlasse Sie Ihrem Gewissen. Diese Schande, diese... schreckliche Schande, diese Schande. Hier in meinem Arbeitszimmer sind wir ungestört, Semjon Makarowitsch. Sagen Sie zu all dem? Was soll ich sagen? Sie haben jetzt gesehen, wie ich lebe. Sie haben an meiner Tafel gegessen. Sie leben schön und angenehm. Na ja, das ist das ja gerade. Dieses Haus ist für mich die Hölle. Glauben Sie es mir. Wenn es die Hölle ist, so werden Sie ausbrechen. Ja, eines Tages werde ich die Kraft finden. Vielleicht ist dieser Tag nicht mehr fern. Sagen Sie, können Sie mir in Ihrem Dorf eine kleine warme Stube besorgen, in der ich mich ungestört einige Tage aufhalten könnte? Ich räume Ihnen gern meine eigene Stube ein. Sie ist nur klein, aber Sie werden ungestört sein. Ein geheizter Ofen wird da sein, Licht und Suppe. Wenn Sie das wollen. Sie sollen etwas sehen, was ich noch keinem gezeigt habe. Einen geheimen Schatz, sozusagen, den ich schon lange aufbewahre. Schauen Sie. Ein leinener Kittel, ein Brotsack und Bastschuhe, das Gewand eines Pilgers. Jeden Abend, bevor ich zu Bett gehe, öffne ich diesen Schrank und bitte Gott, dass er mir die Kraft verleiht, es am nächsten Tag anzuziehen. Können Sie Ihre Abreise ein wenig verschieben? Das kann ich, wenn Sie es wünschen. Warten Sie im Garten und kommen Sie in einer halben Stunde wieder. Ich habe noch etwas zu erledigen. Vielleicht reise ich dann gleich mit Ihnen. Ich werde warten, Leo Nikolajewitsch. Allmächtiger Gott, gib mir die Kraft, gib mir die Kraft. Allmächtiger. Papa! Was willst du, André? Mama schickt mich. Du hast hier wieder eines dieser Billets geschrieben, die sie so erregen. Ich habe sie nur gebeten, in mein Arbeitszimmer zu kommen, um ihr eine Mitteilung zu machen. Kannst du das nicht mir sagen? Sie ist furchtbar erschrocken über die Drohung, die du gegen den Bischof ausgestoßen hast. Was hast du denn eigentlich vor? Das will ich dir sagen. Ich werde nach Petersburg fahren und in das Winterpalais eine Bombe werfen. Ist es dir wirklich unmöglich, wie ein vernünftiger Mensch zu reden? Wirklich, es ist mir unmöglich. Bin schon zu alt, mein lieber Junge, zu senil und blöd. Sonst noch etwas? Vergiss jetzt, dass ich deine Anschauungen nicht teilen kann. Ich bitte dich, Vater, steh meinem Glück nicht im Weg. Ach, du meinst, ich soll abdanken, abtreten, verschwinden? Oh ja, das könnte geschehen. Übermorgen macht Kitty mit ihrem Vater bei uns ihren ersten Besuch. Ich liebe sie. Ich werde euer zartes Beisammensein durch meine plumpe Gegenwart nicht stören. Konstantin Pavlovich wird seine Tochter nicht einem Mann geben, der von einem Tag zum anderen ein Bettler werden kann. Was brauchst du zu betteln? Du bist ein kräftiger junger Mann, der immer imstande sein wird, sich sein Brot zu erarbeiten. Du hast das Gut von deinen Eltern geerbt, um es an deine Kinder weiter zu vererben. Welches Recht hast du, es an fremde Bauern wegzuschenken? Nun gut. Ich könnte sogar bereit sein, das Gut an Mama abzutreten. Aber nur unter Bedingungen, die ich ihr mitteilen will. Schick sie also zu mir. Gut. Ich bitte dich, behandle die alte, schwache Frau mit Schonung. Mit Güte und Liebe. Ich verspreche es dir. Schick sie. Letzter schwerer Kampf steht mir bevor. Gib mir die Kraft dazu, mein Gott. Gib mir die Kraft, standhaft, aber nicht hart zu sein. Tatjana packt, um mit den Kindern abzureisen. Auch André droht abzureisen. Du wirst noch alle, die mich lieben, vertreiben. Nimm dich zusammen, liebe Sofja. Wir wollen mit gegenseitiger Duldung zu einem Einvernehmen kommen. Was willst du von mir, armer, gequälter Frau? Da schreibst du mir wieder, dass du so unglücklich bist. Du bist gesund. Du hast gute Kinder und bist ein vermögender Mann. Dein Name ist in der ganzen Welt berühmt. Jeder andere an deiner Stelle würde doch glücklich sein. Ich bin aber unglücklich, grenzenlos unglücklich. Leo, können wir denn nicht wieder wie früher leben? Wir haben so schön und friedlich miteinander gelebt, als du dich noch damit begnügtest, ein großer Dichter zu sein. Na, als ich unnützes, dummes Zeug schrieb, um die Langeweile satter, müßiger Menschen zu vertreiben. Ja, wer hindert dich denn ganz nach deinem Belieben zu leben? Ich hab doch nichts dagegen, wenn du es nach deinem Glauben für nötig hältst, an der Hobelbank zu stehen, Stiefel zu flicken und Bauern hier einzuquartieren. Aber du willst davonlaufen. Nur das willst du. von mir davonlaufen. Bitte sei nicht heftig und unbeherrscht. Wir wollen in Liebe und Sanftmut. Auch ich war einmal jung und hübsch. Ich habe nie nach einem anderen Mann geblickt. Immer bin ich dir eine treue, gehorsame Frau gewesen. Und jetzt, weil ich alt und hässlich bin, hast du nichts anderes im Sinn, als davonzulaufen. Spiel dich nur nicht als Mater Dolorosa auf. Jetzt brauchst du nur noch die heilige Gottesmutter und den wundertätigen St. Nikolaus anzurufen, um mich vollends zur Raserei zu bringen. Da gehe ich sofort auf und davon. Ich bin schon ganz ruhig, ganz ruhig. Musst du denn immer gleich wie ein Berserker wüten? Und musst du mich denn immer aus der Fassung bringen? Musst du mich doch endlich verstehen, Sophia. Ich halte dieses verderbte Leben nicht mehr aus. Immer dasselbe. Jahr und Jahr, ewig das Gleiche. Wie kannst du so grausam sein, unser gutes, wunderbares Leben schrecklich zu nennen? Ich will mit dir nicht streiten. Ich kann dir keinen Vorwurf daraus machen, dass dir das Grundgefühl fehlt, das mich zwingt, anders zu leben. Nur mir selbst muss ich Vorwürfe machen, dass ich dieses Gefühl in dir nicht zu wecken verstand. Dann muss ich also allein gehen? Ich habe es gewusst. Alles andere sind Winkelzüge und Spitzfindigkeiten. Du willst mich loswerden. Das ist die nackte Wahrheit. Ich will mit meinem Gott versöhnt sterben. Ich bin alt geworden und habe nicht mehr lange Zeit. Aber das kannst du doch ebenso gut zu Hause, wenn du wirklich nichts anderes willst. Nein, das kann ich nicht im Getöse von Gastereien und Besuchertratsch, von Tennisturnieren und musikalischen Soireen, sondern nur in der Einsamkeit. Ich will dir nicht gewaltsam entziehen, worauf du aus freien Stücken nicht verzichten kannst. Ich bin bereit, meinem Gewissen entgegen das Gut an dich abzutreten. Du aber lass mich gehen, klag mich nicht an und erheb kein Jammergeschrei. Wenn du mich nur noch ein wenig liebst, erlaube mir in Frieden Abschied zu nehmen. Du redest immer von anderen. Nur von dem einen sprichst du nicht. Ich spreche nach strenger Erforschung meiner selbst und in aller Aufrichtigkeit, deren ich fähig bin. Ich kann doch nichts dafür, dass ich grau und runzlig geworden bin, dass du mich nicht mehr zur Frau willst. Was willst du damit sagen? Bitte, ich verstehe dich nicht. Du, wenn du sie schon so liebst, dass du ohne sie nicht mehr leben kannst, so lebe hier mit ihr. Nur tu mir nicht die Schmach an, mit ihr fortzugehen. Was? Was ist das? Na, ich sehe es doch längst, dass du dich nach dieser Jelena Michailowna verzehrst. Nimm sie dir. Erfreue dich an ihr. Ich will die Augen schließen. Ich werde kein Wort sagen. Wie? Was? Nicht genug, dass mein Haus ein Diebshaus ist? Soll es auch noch ein Hurenhaus werden? Sie wird schon nicht darauf bestehen, dich auf der Landstraße zu beglücken, wenn sie es hier zu Hause ganz bequem haben. Eine Verschwörung, ein Komplott habt ihr geschmiedet, ihr niederträchtigen Weiber, um mich zu Fall zu bringen. Und diese Jelena Michailowna ist die Schlinge, in der ich mich fangen sollte. Sie muss aus dem Haus, noch heute, sofort. Wie, Leo, willst du sie? Und du schämst dich nicht, du Kupplerin, hinaus, du graues Kuppelweib, du angejahrte Herbergsmutter, hinaus! Du Tier! Hinaus mit dir! Ich weiß nicht, was ich sonst tue! Hinaus mit dir! Ah, schlag mich tot! So sollten sie dich sehen, dein Bewunderer, den evangelischen Prediger, den Propheten der Liebe, ach Gott! Verzeih mir, ich wollte dich nicht kränken, verzeih mir, Sophia. Ich wollte nicht. Und Leo, was hast du aus mir gemacht? Bitte, bitte, bitte vergib mir, dass ich mich nicht beherrschen kann. Und bitte weine nicht, ich beschwöre dich. Ich war ein junges, vertrauensvolles Geschöpf, als du mich zur Frau nahmst. Ich legte meine ganze Seele in deine Hände wie in die Hände eines Gottes. Und irrsinnig ist vor Angst. Ach, ich bin ein erbärmlicher, elender Mensch. Ich habe nur Böses getan. Und deine Demut. Die anderen kennen dich nicht. Ich kenne dich. Ich weiß, was sich hinter dieser christlichen Demut verbirgt. Gewalttätigkeit. Immer. Überall. Alle Menschen wolltest du beherrschen. Vergewaltigen. Kannst du nicht durch deine Größe, deine Überlegenheit, deinen Ruhm vergewaltigen, so vergewaltigst du durch Demut. Mich aber betrügst du nicht mehr. Ja, du sagst die Wahrheit. Alles, was du sagst, ist nur allzu wahr. So wie hättest du mich nur mit einer gütigeren, sanfteren Liebe geliebt. Ja, ich weiß. Ich bin an allem schuld. Vielleicht bin ich wirklich nur eine lieblose und schlechte Ehefrau gewesen. Aber eine gute Mutter bin ich. Das weiß ich. Und ich sage dir, wenn du deiner Familie noch diesen letzten Schimpf zufügst, in deinem hohen Alter durchzubrennen, geh nur! Geh! Setz dir die Mütze auf und geh! Wohin soll ich gehen? Zieh dir den Leinenkittel und die Bastur an und geh in deiner Narrentracht auf die Landstraße. Du wirst schnell umkehren. Ich prophezei es dir. Du wirst noch nicht zum Bahnhof gekommen sein. So wird man mich tot aus dem Teich fischen. Das wird nicht nötig sein. Ich bin unfähig, etwas zu tun, was dir Schmerz bereitet. Oh, Leo, Liebster, verzeih mir. Ich wollte dir nicht wehtun. Verzeih mir, dass ich so abschuldig war. Es geschah nur aus Liebe. Schon gut. Sovja. An deinem guten Willen habe ich nie gezweifelt. Oh, Leo, wie werden wir wieder glücklich sein, wenn erst dieses Weibsbild aus dem Hause ist. Ich werde dir nie widersprechen, dich nie mehr mit meiner dummen Eifersucht quälen. Ich werde bald sterben. Diese letzten paar Jahre werden wir einträchtig miteinander verleben, wie die wunderbaren Jahre der Jugend. Ja. Wir werden nachher wie vorher beide in Einsamkeit nebeneinander leben. Ich werde keine Besucher mehr empfangen, keine Soiree geben. Nie mehr. Übermorgen, wenn Kitty kommt, wird die letzte sein. Dann keine mehr. Für dich allein werde ich leben. Dich hegen und pflegen, dir in allem gehorchen. Nur verzeih mir. Verzeih mir. Ich habe dir nichts zu verzeihen. Lass mich bitte jetzt allein. Bitte, ich muss allein sein. Ich gehorche dir. Ich werde nie aufhören, dich zu lieben. Nie. Sie ist die Stärkere. Ihre Schwäche ist ihre Macht. Sie hat mich wieder besiegt. Sie wird mich immer besiegen. Herein. Die Zeit ist um, Leon Nikolajewitsch. Entschuldigen Sie, Semjon Makarowitsch, dass ich Sie unnützerweise aufhielt. Ich kann nicht mit Ihnen reisen. Dann kommen Sie ein anderes Mal. Die Stube wird immer für Sie bereit sein. Feuer im Ofen und Kerzen am Tisch. Ich werde Sie jeden Tag erwarten. Nein, mein Freund, ich werde nie die Kraft aufbringen, auszubrechen. Leben Sie wohl. Und wenn Sie am Abend nach einem Arbeitstag so recht müde und friedlich am Ofen sitzen, dann denken Sie manchmal an mich, der in der Hölle siedet. Noch eins. Können Sie ein Manuskript an meinen Drucker in Moskau befördern? Ja, geben Sie mir es nur. Hier. Ich bin nämlich ein Gefangener in meinem Haus. Ich kann unbelauert nicht einmal ein Schreiben abschicken. Nein, geben Sie es mir zurück, es ist eine gefährliche Sendung. Ich fürchte mich nicht. Wenn Sie mich verhaften, ist es Gottes Wille. Warten Sie. Nehmen Sie mein Pilgerkleid mit. Behalten Sie es. Vielleicht gibt Ihnen Gott schon morgen die Kraft, es anzuziehen. Nein, es ist frevelhaft, mit frommen Gedanken nur zu spielen. Geben Sie das Kleid einem armen Mann, der würdiger ist, es zu tragen als ich. Hier. Ich muss Ihnen noch etwas sagen, Leon Nikolajewitsch. Sie haben vielen Verzweifelten Trost gegeben. Sie sind ein helles Licht in der Finsternis. Unzählige Menschen werden Sie segnen. Alles ist so trüb und öde. Hilf mir, mein Gott. Ich danke Ihnen, Wladimir Grigorjewitsch, dass Sie gekommen sind. Hat Sofja Sie gesehen? Nein. Es ist doch besser, wenn sie nichts von Ihrem Besuch weiß. Ich möchte Ihnen einen Entschluss mitteilen. Ich will ihn ohne Ihre Zustimmung nicht ausführen und auch nicht ohne deine, Alexandra. Was für ein Entschluss? Sprich, Papa. Ich habe vor 2 Tagen die äußerste Anstrengung gemacht, um mich aus meiner unwürdigen Lage zu befreien. Ich bin unterlegen. Sie ist wieder Siegerin geblieben. Da hören Sie. Da hören Sie, wie sie ihren Sieg schamlos durch Schmausereien und Musik feiert. Du bist ungerecht, Papa. Kittys Besuch war schon lange angesagt. Sie hat es eben vorausgefühlt, dass sie über mich triumphieren würde. Sie weiß, dass ich Musik hasse. Dass Musik mich krank macht. Beethoven, gerade Beethoven. Und sie kann sich nicht zurückhalten, mir ausgerechnet Beethoven aufspielen zu lassen. Ich habe einen letzten Versuch gemacht. Ich schrieb einen offenen Brief an den Zar mit Anklagen und Angriffen gegen ihn, um wegen Majestätsbeleidigung verhaftet zu werden. Man hat Aksimow, der den Brief mitgenommen hat, und den Drucker in Moskau verhaftet. Aber mich lässt man unbehelligt. Es scheint, Gott weist das Opfer zurück, zu dem sie sich so drängen. Es geht nicht länger, dass andere für meine Überzeugung leiden, während ich mein schwelgerisches Wohlleben weiterführe. Ich habe mich daher entschlossen, meine Lehre öffentlich zu widerrufen. Dazu haben Sie kein Recht. Das meine ich auch. Begreift ihr denn nicht? Die Wahrheit, die nur geredet, aber nicht gelebt wird, muss zur gemeinen Lüge werden. Sie dürfen den Glauben, den Sie in anderen erweckt haben, nicht zerstören, um sich selbst für die eigene Unzulänglichkeit zu geißeln. Wir alle wissen, Leo Nikolajewitsch, dass Sie kein Heiliger sind. Aber Sie haben nie aufgehört, die Wahrheit zu suchen. Ja, das ist wahr. Und gerade, dass Sie mit all Ihren Fehlern uns ein brüderlicher Mensch sind, macht Sie uns teurer, als wenn Sie in kalter Größe ein Heiliger geworden wären. Was verlangen Sie also von mir? Dass ich in meinem Leid verharre? Ja, tragen Sie es ergeben. Ich habe solche Angst, Leo. Oh, ich wusste nicht, dass du geheimen Besuch hast. Ja, denk dir, ich habe es gewagt, ohne dich um Erlaubnis zu fragen, einen Besuch zu empfangen. Ach, Leo, da streichen seit einer Stunde 2 fremde Menschen ums Haus, spähen nach den Fenstern und unterreden sich heimlich. Ich habe den Kutscher hinausgeschickt. Sie verweigern jede Auskunft. Ich zittere vor Angst. Wer werden sie schon sein? Passanten, die das Konzert, das du veranstaltest, als Zaungäste genießen? Nein, nein. Genauso war es damals, als die Kommissare kamen. Plötzlich traten sie ein und durchstöberten das ganze Haus nach dir. Was hast du nur wieder ausgeführt, um von hier fortgebracht zu werden? Das ist ja heller Wahnsinn, Sofja. Wenn diese schrecklichen Menschen dich verhaften und ins Gefängnis schleppen, ich gehe mit dir ins Gefängnis. Ich folge dir nach Sibirien. Sie sind immer mein Feind gewesen, Wladimir Grigorjewitsch. Sie irren sich, Sofja Andrejewna. Ich bin der Freund Ihres Mannes, aber nicht Ihr Feind. Ich will Ihnen vergeben, dass Sie sich zwischen mich und meinem Mann gedrängt haben. Nur retten Sie ihn, ich bitte Sie. Ratatouille, Alexandra, mein Täubchen, bitte. Dann mach kein Geschrei. Du willst doch nicht, dass Konstantin Pavlovich die Verlobung Andres auflöst. Geh zu deinen Gästen und zeig ihnen ein heiteres Gesicht. Wie kann ich das mit dieser Angst im Herzen? Du versprichst mir, Alexandra, dass er nicht heimlich davon geht. Ich bin seine Frau, die zu ihm gehört. Ich gehe mit ihm in die Kasematte. Ich werfe mich dem Zaren zu Füßen. Alles. Jetzt schnell, Alexandra. Bring diese Fremden zu mir. Ja, Papa, ich hole sie. Oh, wenn sie recht hätte, auch wenn es mir vergönnt wäre, endlich für meine Überzeugung zu leiden, mich zu opfern. Beruhigen Sie sich, Leon Nikolajewitsch. Sie werden es nicht wagen, sie zu verhaften. Aber Sofja Andrejewna, sie hat mich sehr überrascht. Das war nicht Verstellung. Jetzt glaube ich, dass sie wirklich liebt. Ja, sie hat mich immer geliebt. Wie? Und trotzdem ihr ewiger leidenschaftlicher Protest? Immer wieder diese kalte Feindseligkeit? Die qualvollste aller Tragödien spielt sich in der Stille der Schlafzimmer ab. Treten Sie bitte ein. Ich weiß, weshalb Sie gekommen sind. Sie wissen? Ich habe Sie lange erwartet. Gehen Sie voran und warten Sie auf mich an der Zufahrtsstraße. Ich komme gleich nach. Nur schonen Sie meine Frau. Sie halten uns wohl für Agenten der Staatspolizei, die Sie verhaften wollen? Ja. Und Sie wären uns ohne Widerrede gefolgt? Ich wäre Ihnen gern gefolgt. Komm, Nilinski, ich fürchte, unsere Aufgabe ist bereits gescheitert. Bitte sagen Sie mir, wer Sie sind und weshalb Sie mich aufgesucht haben. Ich heiße Gershavin und bin Student. Nilinski, ebenfalls Student. Das Revolutionäre Zentralkomitee hat uns abgesandt, um Sie zu fragen, Leon Nikolajewitsch, wann gedenken Sie endlich zu handeln? Machen Sie doch gemeinsame Sache mit uns. Sie fordern mich auf, wenn ich Sie recht verstehe, an Handlungen der Gewalt teilzunehmen. Sie wissen, dass ich die Gewalt und jede Teilnahme an der Gewalt verwerfe. Ihr Name ist mehr wert als eine Armee. Wenn Sie an unsere Spitze treten, strömen Hunderttausende uns zu. Und die Revolution bricht aus in jeder Stadt, in jedem Dorf. Nein, nein, ich bin zu alt geworden, um alles zu verleugnen, an das ich glaube. Glauben Sie uns, Sie können das wundervoll bringen, den gewaltigsten Umsturz mit den geringsten Opfern zu vollziehen. Die Soldaten werden nicht schießen, wenn Sie bei uns sind. Sie werden kampflos zu uns übergehen. Denken Sie doch an Ihre großen Vorgänger, die Propheten. Der Prophet Elias gab sich nicht damit zufrieden, die Bale zu lästern. Er ergriff die Priester der Bale und tötete sie. Ich kann nur wiederholen, ich glaube, dass die Gewalt das Böse nicht aus der Welt schaffen kann. Es ist mein tiefster Glaube, dass nur die Liebe die Menschen zu wandeln vermag. Und die Lebensordnung bessern wird. Wir glauben nicht an Ihren Traum von Liebe. Wir glauben an Mut und Entschlossenheit und an die eigene Kraft, uns unser Recht selber zu schaffen. Ah, mit Gewalt. Ich höre nur Gewalt. Ich habe nichts mit Ihnen gemeint. Sie wagen es nicht zu handeln. Sie sind feige. Schweigen Sie oder geht's? Ich glaube nicht, dass ich feige bin. Ich würde nicht zögern, mein Leben für die Armen hinzugeben. Aber ich werde es nicht zulassen, dass in meinem Namen das Blut eines einzigen Menschen vergossen wird. Das ist Ihr letztes Wort? Ja, ich kann Ihnen nichts anderes sagen. So hören Sie unser letztes Wort. Ob Sie wollen oder nicht, Sie werden der Vater dieser Revolution sein. Nein, nein. Sie haben Wind gesät und werden Sturm ernten. Mein Gott, mein Gott. Sie haben den Bogen überspannt. Erinnern Sie sich. Seien Sie überzeugt, Leon Nikolajewitsch, dass wir in tiefster Ehrerbietung zu Ihnen gesprochen haben. Verzeihen Sie uns. Ich danke Ihnen, dass Sie mich aufgesucht haben. Sie haben mutig und ehrlich gesprochen. Sie sind alt. Gott wird sich Ihrer erbarmen und Sie zu sich nehmen, bevor Sie die blutige Ernte Ihrer Saat werden sehen müssen. Ich wünsche Ihnen einen friedlichen Tod. Verzeihen Sie uns. Ja, verzeihen Sie uns. Sie haben mir den Tod verkündet. Junge, fanatische Heißsporne. Nehmen Sie Ihre Worte nicht zu schwer. Sie sind gekommen, mir den Tod zu verkünden. Und das ist gut. Sie haben mich ermahnt, meine Rechnung abzuschließen. Vergiss sie, Papa. Ich bitte dich. Nein. Ich werde nie die Kraft haben, mein Leben in Ordnung zu bringen. Das aber kann ich noch tun. Ordnung schaffen für die Zeit nach meinem Tod. Wladimir Grigorjewitsch, holen Sie vom Notar den Entwurf des Testamentes, indem ich mein ganzes Vermögen der Dorfgemeinde vermache. Ich werde das Testament morgen unterschreiben. Es ist sehr gut, dass Sie sich endlich dazu entschlossen haben. Ich bringe Ihnen morgen das Testament. Bringen Sie es nicht hierher. Schicken Sie Ihren Sekretär mit dem Testament und einen zweiten verlässlichen Zeugen morgen Nachmittag in den Staatsforst. In den Staatsforst? Ja, ja, dort werde ich das Testament unterschreiben. Ist das richtig, Leo Nikolajewitsch? Warum wollen Sie eine Handlung, die Ihr Gewissen Ihnen gebietet, heimlich wie ein Verbrechen ausführen? Es wäre ehrlicher und ehrwürdiger, Ihrer Frau und Ihren Kindern offen zu sagen, dass Sie ihnen die Erbschaft entziehen. Ja, Sie haben recht. Ich handle immer falsch und würdelos. Nein, nein, sie wird jammern und weinen, alte Erinnerungen heraufbeschwören, meine Liebe und mein Mitleid wecken und mich wieder besiegen. Nein, wenn ich es tun soll, dann kann es nur im Geheimen geschehen. Ich schicke das Testament also morgen in den Staatsforst. Bist du mir nun böse, Alexander? Weil ich dich, wie sie sagen, zur Bettlerin mache. Im Gegenteil. Ich bin froh, dass du endlich deine Seelenruhe findest. Ich danke dir, mein Kind. Hock nicht immer bei mir, altem Mann. Geh in den Saal hinunter und vergnüge dich ein bisschen mit der Jugend. Ja, Papa. Ich gehe. Sind die weg? Ja, sie sind weg. Es waren keine Kommissare der Geheimpolizei. Gott sei Dank. Wer waren die Menschen, die mich so ängstigten? Studenten, junge Revolutionäre. Was wollten diese Banditen? Sei nicht immer so ungerecht. Es waren aufrechte, ehrenhafte Leute. Sie forderten mich auf, mit ihnen zu gehen und mich ihrer Sache anzuschließen. Ich habe sie abgewiesen. Oh, ich bin so glücklich. Wirst du es dir nicht wieder überlegen und doch mit ihnen gehen? Ich halte mein Versprechen. Das siehst du ja. Ich werde bis zu meinem Tod schön brav bei dir bleiben. Du bist heute so mild gestimmt. Möchtest du nicht zu uns in den Saal kommen? Kitty ist entzückend. Sie hat alle deine Bücher gelesen. Sie schwärmt für dich. Du wirst in ihr eine liebe Tochter haben. Morgen, Sophia. Heute muss ich arbeiten. Lade Kitty ein, morgen mit mir einen langen Spaziergang zu machen. Ja, schön. Schön, ich werde es ihr sagen. Entschuldige, dass es unten etwas laut zugeht. Ich habe nicht daran gedacht, dass du Beethoven nicht leiden kannst. Wenn die Musik dich stört, werde ich Kitty bitten, nicht weiter zu spielen. Ja, nein. Bitte lass die Tür offen. Ja. Es ist so warm hier. Die Appassionate. Ich sage dir, er hat uns betrogen. Trotzdem, komm zurück, ich bitte dich. Er kann jeden Augenblick aufwachen und wenn er uns hier in seinem Zimmer findet. Ich will's auf die Hostie schwören, er hat das Testament gemacht. Es ist so gefährlich, du wirst nur alles verderben. Hast du Lust, mit dem Bettelsack von Hütte zu Hütte zu ziehen? Ich nicht. Das Licht wird ihn aufwecken. Horch! Nichts. Leo? Ich bin so unruhig, dass ich nicht schlafen kann. Bist du wirklich nicht krank? Sag mir, Liebster, schläfst du? Er atmet doch gleichmäßig und ruhig, André. Er schläft. Schnell. Komm, jetzt schnell. Wenn er aufwacht und uns hier findet. Beobachte ihn. Ich werde inzwischen das Testament suchen. Die hinterlassenen Aufzeichnungen des Eremiten Fjodor Kuzmitsch? Das hat er doch absichtlich hierher gelegt, um mich irre zu führen. Hier, sein Tagebuch. Heiter und friedlich im Gefühl erfüllter Pflicht. Hier steht doch sein Geständnis. Heiter, weil er das Testament gemacht hat. Mama! Ich glaube, er ist wach. Mama! Briefe, Briefe, nicht das Briefe. Alle seine scheinheilige Korrespondenz. Er hat die Augen geöffnet und gleich wieder geschlossen. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Mein Gott, Mama. Was ist denn so furchterflößend an ihm, dass ihr alle vor ihm zittert? Ich zittere nicht. Leo? Leo, bist du auch ganz gesund? Schläfst du? Du bist doch blöd, Andrea, schläft. Wo ist es? Wo hat er es hingetan? Wo ist es? Rasch, rasch, rasch, bring's zu Ende. Ich muss es finden. Ich muss es finden. Ich werde irrsinnig, wenn ich es nicht finde. Hier ist es nicht. Dort ist es nicht. Da ist es nicht. André. Ja? Er hat es im Bett unter dem Kissen versteckt. Bist du verrückt? Willst du das Testament unter seinem Kissen hervorziehen? Gleich. Gleich werde ich es haben. Jetzt wieder. Bleib stehen. Er bewegt sich. Komm, er hat uns gesehen. Komm, komm, lass uns gehen. Oh Gott. Alle Qual vergeblich. Gebenedeite Gottesmutter. Ich werde irrsinnig. Ich werde irrsinnig. Ich werde irrsinnig. Ich werde irrsinnig. Diese Schenkel. Ach, diese Abscheulichkeit. Alexandra! Alexandra, steh auf! Ja, Papa? Steh sofort auf! Zieh dich an! Papa, bist du nicht wohl, Papa? Weg, Tschertkow. Geh hinunter und befiehl dem Kutscher, augenblicklich anzuspannen. Wieso? Willst du verreisen? Bitte frag nicht, augenblicklich. Hinten im Hof, lautlos und ohne Licht. In 5 Minuten fahre ich ab. Aber jetzt, mitten in der Nacht, bei diesem strömenden Regen? In Regen und Nacht. Umso besser. Bitte tu, was ich dir sage, und dann geh wieder zu Bett. Ja, ich reise natürlich mit dir. Ja, und ganz leise. Auf 10. Sie soll dich nicht hören. Ja. Fort, nur fort, fort, fort. Was ist geschehen? Die Bärin und ihr Jungs. Was ist? Sie drangen hier ein zum Raub, als sie dachten, dass ich schlafe. Nein, ich breche aus. Jetzt spreche ich für immer aus. Was? Ich verstehe Sie nicht. Wenn ich hier bleibe, treibe ich die Familie von Verbrechen zu Verbrechen. Heute schlich sie hier ein mit Laterne und Nachschlüssel, um das Testament zu stehlen. Und morgen streut sie mir vielleicht Gift in die Suppe. Was fällt mir dann ein? Ich würde sie hassen, bleibe ich länger. Und das verhüte Gott, dass ich die Frau hassen muss, mit der ich mein Leben geteilt habe. Wohin wollen Sie denn? Ich weiß nicht. Nur hinaus aus dieser Hölle. Sie selbst hat mir jetzt das Tor aufgestoßen. Der Kutscher spannt schon an. Ich packe nur das Allernötigste. Nein, nichts, Alexandra. Nichts, nichts. Nur, was ich auf dem Leibe habe. Aber du kannst doch bei diesem Regensturm nicht im bloßen Rock hinaus. Zieh doch wenigstens den Pelz an und nimm die Mütze und die Handschuhe. Ich bitte dich. Stecken Sie etwas Geld ein? Nein, ich brauche kein Geld. Nichts brauche ich. Nur das Notizbuch und das Tagebuch. Leo Nikolajewitsch, nehmen Sie den Fjodor Kusmitsch mit. Vielleicht haben Sie Lust, weiterzuschreiben. Ach, was soll mir jetzt dieser Stumpfsinn? Dich, Alexandra, erwarte ich unten am Wagen. Ja, ich beeile mich, Papa. Geben Sie mir das Testament zurück, Wladimir Grigorjewitsch. Sie haben doch selber gesagt, ich sollte es niemandem ausfolgen. Ja, ich weiß, aber es ist jetzt nirgends sicherer als hier, an meiner Brust. Bitte. Holen Sie es, bitte, bitte. Ich schreibe inzwischen einige Zeilen für Sofia. Hier. Geben Sie morgen diesen Brief. Aber erst, wenn ich weit fort bin. Sie müssen verhindern, dass sie mir nachspürt und mich verfolgt. Hören Sie? Ich werde mein Möglichstes tun. Hier. Hier ist das Testament. Danke. Telegrafieren Sie in aller Frühe an Tatjana, damit sie kommt und die Mutter tröstet. Aber sie soll es nicht wagen, mich zu verfolgen. Ich darf sie nie mehr sehen. Nie mehr, nie mehr, nie mehr. Teilen Sie mir sofort Ihren Aufenthalt mit Leo Nikolajewitsch. Ich komme Ihnen heimlich nach. Ja, ich lasse Sie wissen, sobald es soweit ist. Leben Sie wohl, Wladimir Grigorjewitsch. Gut. Ich bringe Sie zum Wagen. Nein, allein. Nein, nicht. ich will allein. Leben Sie wohl, ich werde dieses Haus nie wieder betreten. Nie wieder. Nie wieder. Alexandra! Alexandra! Er ist schon hinuntergegangen. Ja, ich mache nur den Koffer zurecht. Sie sind ja ganz nass und beschmutzt. Ich bin über eine Baumwurzel gestolpert und in eine Pfütze gefallen. Stockfinster draußen. Im Dunkel habe ich meine Mütze verloren. Hier, nehmen Sie meine Mütze. Danke. Und dann habe ich noch etwas vergessen. Meine Brille. Ihre Brille steckt in der Rocktasche. Nein, nein, nicht die Brille. Nein, was war's denn? Ach, die Lampe. Ja, die Lampe im Schrank oben, im kleinen Fach. Geben Sie sie mir. Hier ist die Lampe. Es ist doch besser, wenn ich sie begleite. Nein, nein, nein. Adieu. Adieu. Und Dank für die Lampe. Papas Stimme gehört. Ja, er ist zurückgekommen. Er ist in der Feuchtigkeit ausgeglitten und hat seine Mütze verloren. Außerdem wollte er noch etwas holen, das er vergessen hatte. Was? Das Manuskript von seinem Fjodor Kusmitsch. Von demselben Fjodor Kusmitsch, den er vorher geleistet hatte. Er schickte mich zum Schrank und da nahm er es heimlich wie ein Dieb vom Tisch. Auf Wiedersehen, Wladimir Grigorjewitsch. Warum zögern Sie, mir die Hand zu geben? Vielleicht sollten wir ihm helfen, ein großer Dichter zu sein, statt ihn in die Nacht gehen zu lassen. Fährt der Zug so langsam? Aber Papa, er fährt doch sehr schnell. Nein, er schleicht, er kriecht. Wann sind wir endlich in Rostov? Was fällt dir ein? Nicht vor morgen Abend. Sie kommen mir nach. Jetzt verfolgt sie mich schon durch den Telegrafen, das Telefon und alle anderen teuflischen Erfindungen. Ach Gott. Und Rostov ist so weit. Reg dich nicht auf. Niemand weiß die Richtung, die wir genommen haben. Fängt zu schneien an. Hier drinnen ist es warm. Zieh den Pelz aus, Papa. Du wirst sonst noch krank. Nein, nein, ich muss den Kragen hochschlagen. Sie erkennen mich sonst an meinem Bart. Sie beobachten mich alle misstrauisch. Da. Hast du den Menschen gesehen, der eben vorbeigegangen ist? Das ist ein harmloser Baum. Na, die Kosaken dort. Sie beobachten mich heimlich. Sie singen, damit ich es nicht merke. Aber Papa, Sie singen, damit die Zeit vergeht. Sie denken an Ihre Frauen und Mädchen oder an sonst etwas. Niemand beobachtet dich. Doch, doch. Ich muss mein Gesicht verbergen. Sogar die Mönche beobachten mich. Aber Papa, da, dort siehst du, wie sie flüstern. Papa, sie beten. Diese frommen Pilger sehen und hören uns nicht. Sie kümmern sich nicht um die Dinge dieser Welt. Der Mann dort, er schläft. Ein Kaufmann seiner Kleidung nach. Du kannst vollkommen beruhigt sein. Sie ist mir auf der Spur. Ich werde ihr nicht entkommen. Ich will wieder nicht. Weißt du schon, wohin wir gehen werden, Papa? Nein. Nur weit weg. Irgendwohin, wo mich keiner kennt. In Rostov nehmen wir Auslandspässe unter fremdem Namen. Dann fahren wir mit dem Schiff übers Meer. Nach Bulgarien, was meinst du? Ja, Papa. Oder nach Konstantinopel? Ach ja, nach Konstantinopel, das wäre schön. Oder nach dem Kaukasus. Wie? Ach. So singen sie dort. Männer aus dem Volk. Ach, ich habe mir immer gewünscht, noch einmal in den Kaukasus zu kommen. Dort war die glücklichste Zeit meines Lebens. Im Kosakendorf am Terek, dem breit flutenden Strom, unterhalb des Schneegebirges. Vielleicht begegne ich ihr dort wieder. Marianne, mit den blauschwarzen Zöpfen und dem roten Mieder und dem hohen Wuchs und dem stolzen Gang. Aber ich bitte dich, wenn sie noch lebt, ist sie ein gebeugtes, weißhaariges Mütterchen. Und Lukaschka, dem Schützen, meinem Freund und Rivalen, und dem alten Jeroschka, dem gewaltigen Jäger und Trinker. Ja, ich hätte besser daran getan, mein Leben lang im Kaukasus zu bleiben, die Pferdeherden abzufangen, im Flussdickicht Fasane zu schießen, die Nächte mit Jubel zu durchzechen und die trotzigen Kosakenmädchen durch Lieder und Waffentaten zu verführen. Ja, du musst nämlich wissen, die Natur hat mich zum Jäger geschaffen. Ich aber habe ihr Gewalt angetan, weil ich immer etwas anderes sein wollte. Wir werden uns in den Bergen ein Häuschen mit einem kleinen Garten kaufen und unbekannt und friedlich miteinander leben. Miteinander? Nein. Wir werden Abschied nehmen. Ich werde dir danken, Alexandra, für alle Treue und Liebe. Und werde allein weitergehen. Nicht miteinander? Was willst du denn so allein, Papa? Einfach werden. Namenlos. Volk werden. Allen Brüdern Bruder sein. Hey, Brüder, woher kommt ihr? Wir sind nicht deine Brüder, Herr. Ich will eure Lieder singen. Ihr solltet lieber nach Petersburg fahren und mit dem Zar ins Konzert gehen, euer Gnaden. Ja, sing in Petersburg. Wenn meine Alte da wäre, Herr, mit der könntest du singen. Die würde ich dir gerne zum Singen geben. Du, das ist deine eigene Schuld, Bruder. Hättest du rechtzeitig die Röcke hochgehoben und den Hintern verdorben. Vergib uns unsere Sünden. Vergib uns unsere Sünden. Christus sei mit dir, Alter. Fährst du mit deinen Brüdern zu einem geweihten Ort? Ein Stückchen fahren wir, soweit die Kopeken reichen. Dann wandern wir zu Fuß zum heiligen Felsenkloster in Kiew. Ach, nimm mich mit. Erlaube mir, mit dir zu wandern. Was willst wandern? Bist ein Herr, ein Graf oder Fürst? Bist gewöhnt, in einer breiten Equipage zu kutschieren? Was brauchst dir die Füße beschmutzt? Um meiner Sünden willen nimm mich mit und nenn mich Bruder. Was soll ich dich Bruder nennen, wenn du nicht mein Bruder bist? Bei uns ist's Not, bei dir ist's Spaß. Ach, bei mir ist's Spaß, das ist wahr. Knöpf meinen Pelz auf, Alexandra. Hier. Hier, nimm meinen Pelz, Großvater. Du kannst ihn auf deiner Wanderschaft gebrauchen in den kalten Wintertagen. Ich brauche keinen Pelz. Ein Herr braucht einen Pelz. Ich nicht. Sprich nicht mit ihm, Bruder Tycho. Schau ihn nur an mit seinen scharfen Augen. seinen langen Ohren. Lasst uns beten, Bruder. Lasst mich mitbeten. Vater unser, der du bist im Himmel. Vater unser, der du bist im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Warum ist es so dunkel, Alexandra? Der Schnee fällt dichter. Man wird gleich kommen, das Gas anzustecken. Es ist plötzlich ganz dunkel geworden. Warum ist so totenstill? Der Zug ist stehen geblieben. Wir halten an einer Station. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Sie holt mich ein, sie holt mich ein. Bewahre uns vor dem Übel. Gib uns unsere Schuld, vergib uns unsere Schuld, vergib uns unsere Schuld. Vergib uns unsere Schuld und bewahre uns vor dem Übel. Nein, ich kann nicht beten, ich kann nicht beten. Du bist der Schöpfer. Kann ich beten. Komm, streck dich hier aus, hier auf der Bank. Ich glaube, meine Gedanken verwirren sich. Gib mir deine Hand, Alexandra. Ja, ja. So, mein Liebe. Wie auch früher vergeben. Schlaf ein wenig, Papa. Und bewahre uns vor dem Übel. Amen. Kann ich Ihnen mit etwas dienlich sein, Frau Gräfin? Nein, danke sehr. Gestatten Sie, Sacharin, Sergei Nikiforowitsch Sacharin, Kaufmann aus Woronesch. Ich habe wohl die Ehre, mit dem Grafen Tolstoi zu reisen. Wie kommen Sie darauf? Die Abendzeitungen sind voll davon, dass der Herr Graf entflohen ist. Man weiß nicht wohin. Und ich habe die Ehre, ihm hier im Zug zu begegnen. Ich habe dort in der Ecke geschlummert und habe erst jetzt wahrgenommen, welche Ehre, welche außergewöhnliche Ehre mir widerfuhr. Halten Sie es geheim, ich beschwöre Sie. Mein Vater wünscht nicht... Verstehe. Ich fühle mich hochgeehrt. Bin stumm wie das Grab. Sie sehen, Papa ist müde und bedarf der Ruhe. Halten Sie bitte Zudringliche fern. Verlassen Sie sich auf mich. Ich halte fern. Ich wehre ab. Ich bin Ihnen sehr dankbar. Wie heißt die Station, in der wir halten? Astapovo. Wenn Sie etwas nötig haben, Frau Gräfin, so rufen Sie mich nur. Ja. Sacharin. Sergei. Ja. Nikiforowitsch Sacharin. Danke. Sacharin. Ich komme nicht ans Ziel. Wir stehen in einer größeren Station. Gleich fahren wir weiter. Wir sind im Kreis gefahren. Immer rings im Kreis. Immer die gleichen Wegzeichen. Immer vorbei an den Weiden. Immer vorbei. Ich werde die Poststation nicht mehr erreichen. Ich werde die warme Stube nicht mehr betreten. Papa, was redest du von einer Poststation? Wir fahren mit der Eisenbahn. Ach, der Wind weht schärfer. Der Schneesturm tobt. Wir sind vom Weg abgekommen in der weißen Wüste. Das Pferd kommt durch diese Schneewehe nicht hindurch. Seine nassen Flanken fliegen. Binde das arme, zitternde Tier los. Wach auf, Papa. Du träumst. Sie verfolgt mich. Sie jagt mir nach mit frischen Pferden. Hörst du die Glöckchen am Kummet klingeln? Was ist dir? Du bist krank. Deine Stirne glüht. Deine Hände sind brennend heiß. Halt, halt. Der Schnee türmt sich über mir wie ein Berg. Das Eis dringt immer tief, bis tief in die Brust. Deck mich zu. Fest, damit ich nicht erfriere. Papa, du fieberst ja. Gottes Himmels Willen, du bist krank. Sie hat mich eingeholt. Ich entkomme hier nicht. Sergei Nikiforowitsch. Bitte, ich komme. Sergei Nikiforowitsch, bitte helfen Sie mir. Mein Vater ist erkrankt. Ziehen Sie die Notbremse. Die Notbremse? Dort, ziehen Sie kräftig, damit der Zug stehen bleibt. Lassen Sie den Zug sofort nach Astapovo zurückfahren. Das wäre noch schöner. Der kann bis zur nächsten Station warten. Legen Sie die Finger an die Mütze, Mann, und gehorchen Sie. In Astapovo ist ein Bahnhof. Fahren Sie zurück nach Astapovo. Wir haben nicht viel zu kommandieren. Es ist untersagt, die Bremse zu ziehen, außer im Fall von Räuberei und Mord. Auf meine Verantwortung, Sacharin, Kaufmann aus Woronesch. Ich hafte für alles. Ich zahle alles. Das ist begeistert. Es ist untersagt. Es ist gegen das Reglement. Mein Vater ist erkrankt, lieber Mann, und kann unmöglich weiterfahren. Mein Vater ist Graf Leo Tolstoi. Graf Leo Tolstoi? Wenn Graf Tolstoi... Entschuldigen Sie bitte, ich lasse den Zug sofort zurück nach Astapo. Sofort! Mama lässt sich nicht länger zurückhalten. Ich kann sie nicht zu ihm lassen, Tatjana. Als sie von Papas Flucht erfuhr, versuchte sie dreimal, sich im Teich zu ertränken. Sie ist imstande, sich sinnlos vor die Räder eines fahrenden Zuges zu werfen. Ich kann nicht. Alexandra, sie bittet, ihm nur nahe sein zu dürfen. Sie verspricht, von ihm ungesehen und ganz lautlos in einer Ecke zu sitzen. Tatjana, begreifst du denn nicht? Begreifst du wirklich nicht? Was soll ich denn begreifen? Er hat sich jahrzehntelang darauf vorbereitet, den Tod bewusst und ungestört zu erleben. Er hat unmenschlich darunter gelitten, dass er sein Leben nicht nach seinem Willen leben konnte. So soll er wenigstens seinen Tod haben, wie er will. Das habe ich mir geschworen. Ich bitte dich, Alexandra, lass ihn nur für eine Weile hinein. Er glaubt, sein Aufenthalt sei unentdeckt. Es würde ihm die letzten Stunden vergällen, wenn er wüsste, dass ihr ihn aufgespürt habt. Wie kann eine Frau nur so hart sein wie du? Ich habe nur die Wahl, hart zu sein gegen ihn oder gegen sie. Ich habe meine Wahl getroffen. Lass mich zu ihm. Leise, Mama. Lass mich zu ihm. Leise, ganz leise. Lass mich um Christi willen zu ihm. Unmöglich. Du kannst nicht. Du darfst nicht. Ich will ihn ja nur sehen, Sascha, mein Kind. Oh Gott. Kein Kreuz, keine heiligen Bilder und brennende Kerzen. Er kann doch nicht wie ein Heide sterben. Lass ihn in Ruhe sterben, ich bitte dich. Geh. Mein Platz ist bei ihm. Wir haben ein Leben in Liebe miteinander gelebt. Wenn er nur zwei Tage von mir getrennt war, sehnte er sich wieder zurück. Er sehnt sich auch jetzt nach mir. Ich fühle es. Er schämt sich nur, es einzugestehen. Ich werde bei ihm sitzen und seine Hände halten, und er wird gesund werden, aufstehen und nach Hause kommen. Du wirst es sehen. Du tust mir leid, Mama, glaub es mir. Aber ich darf dich nicht hineinlassen. Sascha, du denkst, ich bin dir eine Stiefmutter gewesen. Das ist nicht recht, mein Täubchen. Ich habe dich unter grausamen Schmerzen in der entsetzlichsten Nacht meines Lebens geboren. Du warst mein Letztes, mein Spätling, mein Liebling. Ich habe dich gepflegt und verwöhnt. Wie habe ich um deine Liebe geworben? Lass mich, mein Seelchen, lass mich zu meinem alten, sterbenden Mann. Du hast doch wildfremde Menschen zu ihm gelassen. Zwingst du mich wirklich, es auszusprechen? Er zittert vor Angst bei dem Gedanken, du könntest ihn finden. Dein Anblick würde sein Tod sein. Du lügst. Du giftige Fieber, das lügst du. Du hast den alten Mann entführt, um ihn ganz allein zu beherrschen. Du hast ihn aus seinem Weimannheim in die Nacht hinausgetrieben. Du hast ihn getötet. Du, tritt sofort aus der Tür. Ich befehle es dir, deine Mutter. So unbeherrscht wirst du auch mit ihm sprechen, wenn er sich nicht deinem Willen fügt. Antworte dir selbst, ob ich es dir erlauben darf. Ich werde flüstern, ganz sacht und zärtlich flüstern. Ich flehe dich auf Knien an. Hab Mitleid mit deiner unglücklichen Mutter. Ich küsse deine Hände in dein Kleid. Steh auf, Mama, es ist deiner unwürdig. Ja, ich stehe auf. Es ist nicht würdig. Es ist nicht würdig. Aber durch das Fenster von draußen nach ihm schauen, das ist nicht unwürdig, nein. Nur von draußen. Nur durch die geschlossenen Fensterscheiben in seinen Rücken. Das werdet ihr mir doch nicht verbieten, bitte. Nein, Mama. Das nicht. Komm mit mir. Wir schauen durch die Scheiben. Ein Leben lang in Liebe. Ein Leben lang. Ein Leben lang. Schließen Sie rasch die Tür, Alexandra. Er bewegt sich. Zu sich. fühlst du dich, Papa? Wer ist hier in der Stube? Nur Wladimir Grigorjewitsch und ich. Sonst niemand. Gut. Dann ist es gut. Lesen Sie es mir vor, Wladimir Grigorjewitsch. Was soll ich lesen? Was ich Ihnen diktiert habe. Das über Gott. Lesen Sie. Er hat nichts diktiert, Alexandra. Lesen Sie aus seinen früheren Aufzeichnungen. Gott ist jenes unbegrenzte All, von dem der Mensch sich als einen begrenzten Teil fühlt. In Wirklichkeit existiert nur Gott allein. Der Mensch ist Offenbarung Gottes. Nein, nein, den neuen Gedanken, die neue Erkenntnis. Gott ist nicht die Liebe. Die Liebe ist das Bewusstwerden des Menschen nein, von nein, Gott. Nein, nein, nein. Warum haben Sie es nicht notiert? Nun habe ich es vergessen. Nun ist es verloren. Was denkst du, Papa? Willst du ein Glas Milch haben, oder? Still, stören Sie nicht. Der Arzt täuscht sich. Ich werde morgen nicht reisen. Dann wird es in 2 oder 3 Tagen sein. Nein, nein, ich weiß, ich weiß. Was, Leo Nikolajewitsch? Wir werden niemals wissen, was Gott ist. Wenn wir nur wissen, was er von uns will. Er will, dass wir die Liebe, die er uns gegeben hat, in uns vergrößern. Das ist es. Ja, Leo Nikolajewitsch, das ist das einzige Wissen, das uns not tut. Nein, nicht wissen. Es fühlen und tun. Ja, tun, was wir fühlen. Sie soll mir vergeben. Sie hat mich nicht verstanden, aber sie hat mich geliebt. Ich bitte sie, mir alles Böse, das ich ihr angetan habe, zu vergeben. Sagen Sie es ihr. Ich werde es ihr sagen. Wie ich ihr alles Schlimme vergeben habe. So. Jetzt habe ich keine Angst mehr. Ich widerstrebe nicht mehr, wie Gott es will. Ich ergebe mich. Papa, du Liebe. Papa, verlass mich nicht. Es ist alles Licht. Alles ist Licht, mein Kind. Wie er es will. Papa! Bleib bei mir! Papa! Wohin soll ich gehen? Was liegt jetzt noch vor mir? Liebe Alexandra, wollen Sie jetzt nicht Ihre Mutter rufen? Lassen Sie sie herein. Ich kann sie nicht sehen. Ja, Sofia Andrejewna. Ich habe ihm doch so viel zu sagen. Er muss mich hören. Sag ihm nur alles, Mama. Ja, Tatjana, alles. Alles. Ich setze mich hier an sein Bett und nehme seine Hände. Leo, Ich bin es. Ich. Deine Sophia. Du hast gewünscht, dass ich dir nachkomme. Ich bin sofort gekommen. Du bist mein ganzes Leben. Ich habe immer nur dich geliebt. Immer nur dich. Immer. Immer. Er hört mich nicht. Doch, er hört dich. Sprich nur. Sprich nur mal. Leo, jetzt ist eine neue Liebe in mir erwacht. Ich begreife jetzt alles. Ich werde jetzt ganz nach deinem Willen leben. Einfach, demütig, arm. Ich kann nicht alles laut sagen. Ich will es dir ins Ohr flüstern, wie einst in der Jugend. Im Glück. Leo, weißt du, ich hab dich doch immer nur allein geliebt. Lass mich wieder mit dir leben, so wie früher. Bitte, wie früher. Hast du mich gehört? Mein alter Freund, der du mich einst geliebt hast? Er hat mich nicht gehört. Doch, Mama. Er hat sich geregt. Schau nur. Er hat dich gehört. Was noch? Was noch? Ich habe deine Liebe nicht verdient. Ich bin deiner unwürdig gewesen. Ich bin schuldig vor dir. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine unvergebbare Schuld. Er hat meine Reue nicht mehr gehört. Er ist gestorben und hat mir nicht vergeben. Sophia Andrejewna, er hat Ihnen aus ganzem Herzen vergeben. Er hat mir aufgetragen, es Ihnen zu sagen und Sie gebeten, auch ihm zu vergeben. Er hat mir vergeben. Ich danke Ihnen, mein Wohltäter. Ich danke demütig. Ich danke ehrerbietig. Ich danke. In der Reihe Das große Welttheater brachte das Landesstudio Salzburg das Hörspiel Tolstois Gefangenschaft und Flucht von Max Zweig. Die Personen der Handlung und ihre Sprecher waren Graf Leo Tolstoi, Ewald Walser, Sofia, seine Frau, Elisabeth Flickenschild, Andrei, sein Sohn, Walter Reier, Tatjana und Alexandra, seine Töchter, Ursula Wondrak und Maria Ott. Tschertkow, sein Freund, Wolfgang Hebenstreit. Der Bischof, Ernst Ginsberg. Aksimow, ein Bauer, Leopold Esterle. Zwei Studenten, Walter Hirt und Kurt Anatol Tichy. Tichon, ein alter Pilger, August Herbst. Sacharin, ein Kaufmann, Fritz Bischof. Eisenbahnschaffner, Gerhard Hofer. Tontechnik Josef Adelberger, Rundfunkbearbeitung und Regie Hans-Konrad Fischer.